Die preußische Aufrüstung nach den Niederlagen von Jena und Auerstedt war ein Kinderspiel gegen die Aufrüstung, die wir unter Herausforderung der ganzen Welt in den vergangenen 2,5 Jahren durchgeführt haben. Die dafür die Verantwortung zu tragen hatten, besaßen nicht die Möglichkeit, sich hinter einer parlamentarischen Majorität zu verkriechen, sondern sie mussten jeden Tag gewärtig sein, dass sie das Risiko eines feindlichen Aufmarsches auf sich nahmen. Sie waren abgeschnitten von der ganzen Welt, besaßen keine Devisen und keine Rohstoffe und haben trotzdem das Risiko gewagt.